Kundgabe 3308. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.10.1944. Inneres Drängen, Gottes Weisung. Unterstellen des Willens. Gott gibt euch seine Weisungen durch euer Herz kund. So wie ihr euch gedrängt fühlt in einem Vorhaben, so wie es euch von innen heraus treibt, ist es immer die Stimme Gottes, die euch Weisungen gibt, vorausgesetzt, dass ihr im Willen Gottes zu leben euch bemüht, also ihn anstrebt und ihr euch seiner Führung anvertraut. Sein Wille lenkt euch dann, indem ihr den gleichen Willen in euch traget, weil ihr euch seinem Willen bewusst unterstellt habt. Und dann dürfet ihr nur dem Drängen eures Herzens nachgeben. Und es wird euer Handeln recht sein und Gott gewollt. Doch prüfet euch ernstlich, welcher Macht ihr das Recht einräumet, euch zu lenken. Inniges Gebet zu Gott schützet euch vor der Gegenmacht. Was ihr aber tut, ohne Gottes Segen erbeten zu haben, was ihr tut, um lediglich das Wohlleben des Körpers zu fördern, was ihr tut, die ihr völlig abseits stehet von Gott, das ist nicht seine Weisung, sondern die seines Gegners. Und sie gereichen euch zum Schaden der Seele. Der Gottzustrebende wird niemals zu fürchten brauchen, falsch zu denken und zu handeln, weil seine Einstellung zu Gott auch den geistigen Kräften Zugang gewährt zu ihm und nun ihnen die Berechtigung gibt, sich schützend an die Seite des Menschen zu stellen, also auch den Einfluss schlechter Kräfte abzuwehren. Nur das Verlangen nach Gott sichert dem Menschen göttlichen Schutz. Und wer im göttlichen Schutz steht, der kann nicht fehlgehen. Er kann nur das ausführen, was gut ist für seine Seele. Gott selbst leitet ihn, und jeder Weg, den er beschreitet, ist wichtig und führt zum Ziel. Der Mensch handelt zwar nach eigenem Ermessen, sein Wille treibt ihn zu dieser oder jener Handlung, und doch ist es der Wille Gottes, der sich durch seinen Willen äußert, solange der Mensch dem inneren Drängen nachgibt. Lässt er jedoch dieses Drängen unbeachtet, dann leistet er Widerstand. Er wird unentschlossen. Sein Wille ist noch nicht gänzlich dem Willen Gottes untergeordnet. Und davor muss er sich in Acht nehmen, denn es ist dies immer die Folge eines Nachlassens im Gebet. Je inniger seine Verbindung mit Gott ist, desto klarer sieht er den ihm vorgezeichneten Weg und desto williger folgt er den Weisungen Gottes, die sein Herz ihm kundgibt. Nur die Entfernung von Gott beraubt ihn des feinen Empfindens für den göttlichen Willen. Denn dann ist er auf sich selbst gestellt und unsicher, was er tun und was er lassen soll. Und solche Zustände wertet der Gegner Gottes aus, indem er sich einschaltet in die Gedanken des Menschen, indem er ihn zu bestimmen sucht, seinen eigenen Vorteil jeder Handlung zugrunde zu legen. Und dann muss der Mensch kämpfen, er muss sich durchringen, um die Verbindung mit Gott wiederherzustellen, die ihm ein klares Denken einträgt, sodass er den Versuchungen widerstehen kann. Wer Gott sucht, der wird nicht fehlgehen, wer ihn jedoch ausschaltet, dessen Weg geht in die Irre. Darum soll ohne Gebet um den Segen Gottes nichts in Angriff genommen werden. Dann wird auch das Denken der Menschen recht geleitet sein und jede Tätigkeit wird den Willen Gottes in sich tragen. Amen.